Hebräer Kapitel 7. Dieser Melchisedek aber war ein König zu Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten, der Abraham entgegenging, da er von der Königeschlacht wiederkam, und segnete ihn, welchem auch Abraham gab den Zehnten aller Güter. Aufs Erste wird er verdolmetscht, ein König der Gerechtigkeit, danach aber ist er auch ein König Salem, das ist ein König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlecht, und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er ist aber verglichen dem Sohn Gottes und bleibet Priester in Ewigkeit. Schauet aber, wie groß ist der, dem auch Abraham, der Patriarch, den Zehnten gibt von der eroberten Beute. Zwar die Kinder Levi, da sie das Priestertum empfangen haben, haben sie ein Gebot, den Zehnten vom Volk, das ist von ihren Brüdern, zu nehmen nach dem Gesetz, wiewohl auch dieselben aus den Lenden Abrahams kommen sind. Aber der, des Geschlecht nicht genannt wird unter ihnen, der nahm den Zehnten von Abraham und segnete den, der die Verheißung hatte. Nun ist's ohn alles Widersprechen also, dass das Geringere von dem Besseren gesegnet wird. Und hie nehmen den Zehnten die sterbenden Menschen, aber dort bezeuget er, dass er lebe. Und das ich also sage, ist auch Levi, der den Zehnten nimmt, verzehntet durch Abraham. Denn er war je noch in den Lenden des Vaters, da ihm Melchisedek entgegenging. Ist nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum geschehen, denn unter demselbigen hat das Volk das Gesetz empfangen? Was ist denn weiter Not zu sagen, dass ein anderer Priester aufkommen solle nach der Ordnung Melchisedeks und nicht nach der Ordnung Aarons? Denn wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Denn von dem solches gesagt ist, der ist von einem anderen Geschlecht, aus welchem nie keiner das Altars gepfleget hat. Denn es ist ja offenbar, dass von Juda aufgegangen ist unser Herr, zu welchem Geschlecht Mose nicht geredet hat vom Priestertum. Und es ist noch viel klarer, so nach der Weise Melchisedeks ein anderer Priester aufkommt, welcher nicht nach dem Gesetz des fleischlichen Gebots gemacht ist, sondern nach der Kraft des unendlichen Lebens. Denn er bezeuget, du bist ein Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedeks. Denn damit wird das vorige Gesetz aufgehoben, darum, dass es zu schwach und nicht nütze war. Denn das Gesetz konnte nichts vollkommen machen, und wird eingeführet eine bessere Hoffnung, durch welche wir zu Gott nahen. Und dazu, dass viel ist, nicht ohne Eid. Denn jene sind ohne Eid Priester worden. Dieser aber mit dem Eid durch den, der zu ihm spricht, der Herr hat geschworen und wird ihn nicht gereuen, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Also eines so viel besseren Testaments Ausrichter ist Jesu worden. Und jener sind viel, die Priester wurden, darum, dass sie der Tod nicht bleiben ließ. Dieser aber darum, dass er bleibet ewiglich, hat er ein unvergänglich Priestertum. Daher er auch selig machen kann immer da, die durch ihn zu Gott kommen, und lebet immer da und bittet für sie. Denn einen solchen hohen Priester sollten wir haben, der da wäre heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher denn der Himmel ist, dem nicht täglich Not wäre, wie jenen hohen Priestern, zuerst für eigene Sünden Opfer zu tun, danach für des Volks Sünden. Denn das hat er getan einmal, da er sich selbst opferte. Denn das Gesetz macht Menschen zu hohen Priestern, die da Schwachheit haben. Dies Wort aber des Eides, das nach dem Gesetz gesagt ist, setzet den Sohn ewig und vollkommen.